Kapitel 6 Präpositionen. Weitere lokale Präpositionen. Übung 1 Sprachkurs Deutsch. 1. Woher kommen die Teilnehmer? Lösen Sie die Übung mündlich oder schriftlich. Beispiel: A. Metin, die Türkei. Metin kommt aus der Türkei. A. Metin, die Türkei. Metin kommt aus der Türkei. B. Svetlana, Russland. Svetlana kommt aus Russland. C. Amir, der Iran. Amir kommt aus dem Iran. D. Sascha, die Ukraine. Sascha kommt aus der Ukraine. E. Adriana, Brasilien. Adriana kommt aus Brasilien.